Da ist das Licht und da ist die Liebe. Da ist Weisheit, Kraft, Macht und Gebieter. Da ist jetzt und da ist immer. Er ist bei dir und bei all seinen Kindern. Alles kommt von ihm, alles geht zu ihm. Er schenkt uns das Leben, wir sollten ihm dienen. Höre auf seine Stimme, die in deinem Herzen spricht, auf dass du alle Grenzen Babylons durchbrichst. Er kann dich führen in Zeiten der Not. Er ist das Leben, ja, er ist das Brot. Er trocknet deine Tränen und er nimmt dich in den Arm. Er ist immer bei dir und hält dich warm. Nein, du bist nicht alleine, du bist niemals allein. Da liebt dich immer, egal ob groß oder klein. Also fang wieder an, ein Kind zu sein. Denn wir sind die Kinder Jahjas, ich bin nicht alleine, mein. Jah schuf dich für sich, also diene ihm in Freude und Glückseligkeit. Wir sind sein Glück, kehre dich nicht gegen ihn, sonst verpasst du seine Herrlichkeit. Sag ja zu der Welt, denn alles, was dir begegnet, ist geschaffen von Jah. Sag nicht nein zu dir selbst, akzeptiere deine Macken, Jah liebt sie sogar. Jah ist das Licht und Jah ist die Liebe. Jah ist Weisheit, Kraft, Macht und Gebieter. Jah ist jetzt und Jah ist immer. Er ist bei dir und bei all seinen Kindern. Alles kommt von ihm und alles geht zu ihm. Er schenkt uns das Leben, wir sollten ihm dienen. Höre auf seine Stimme, die in deinem Herzen spricht, auf dass du alle Grenzen Babylons durchbrichst. Er wird dich führen aus der Gefangenschaft. Folge seinem Licht, dann hast du es bald geschafft. Alle seine Kinder möchte er nach Zion führen, wo er sich mit ihnen vereint, um in Liebe zu regieren. Ja, Jah ist das Licht und Jah ist die Liebe. Jah ist Weisheit, Kraft, Macht und Gebieter. Jah ist jetzt und Jah ist immer. Er ist bei dir und bei all seinen Kindern. Bei all seinen Kindern. Yeah.